Ton, ey. Wiese am Strand, wo wen bist du? Mosele Simba, Mord wie du. Yo, ich bin Malde. Mal wieder an Start, wie das Wetter mal so teile Riemels kommt hart. Und ich sech mal so, ohne Lüse echt ho. Und da der Käse ich heft, da ist immer so. Moin, hol die 50 wo geit. Bin ich schon, sehr gern an der Water kann style. Torben mit Nomen, Dorm sind willkommen. Wenn wir loslegt, dann hätte der Wetter fremd schon. Stranta, Mitte 50, Pen. Diese Promenade rinnen, all die dünner Wegen. Finde ich grad Möwen und Schibbers. Zündbrillen up und den Rulu des Slippers. Wir sind an Start, Diggi, yo, yo, ain't Schweiman Show. Wir riemen so um, weil ich hate. Was hat wer? An der Nordsee. Wiese am Strand, wo nehm bist du? Mosele Sünder, Mord wie du. Also erstens, die sei nicht mit dem Morgenfloat. Nee, bisch mal, der befehlte früh. Helmut Debo zu der Boombox. Wie chillt, wie der Henner hau mit Breeze und Bö. Und dann schippert wie langsamer los. Natürlich mit Dusen, Smoothie und Matros. All inklusive an Bord. Die Captain setzen sie mal schon in ein Tour fort. Spookes, spookes, spookes, keen. Bin ich will dieken, dem Mund wiegen. Aber was Force, aber wir sind nun mal ernste Menschen. Anders Rampa in der Ferne irgendein Einhorn brennchen. Wer sagt kein Wort, kann wichtig ist? Rand! Der ist von lang, hast du nur dran und Band. Ist ein Frohbien, Mann, ist ihm Verstand in Moors. Bitte was? Denn und wenn folgt dir den Hortenkurs. Wiese am Strand, wo nehm bist du? Dunga-Style. Mosele Sünder. Schütteln mit den Homies. Lecker, lecker, nur auf Erdbeer-Eis. Sind der Grund, da die Rapper platt peinlich ist. Dat wir hier nicht den Nordsee, wer der heben nicht, wer der grieß. Was Studentenrap, du Spaß? Forst, der ist so lön Vogel. Man nur tüdert wie Uswerder fast. Forst, hier mi Dschung, hast ne lütsche Lorge. Verdamm ich nochmal, du sechst Welttournee. Wie sechst Welttournee, ja, kolumbianischen Tee. Wie bö den an, ich sech die Dach. Wart Upa do, wat zu lebt dat in wat. Dachau, Chippert, hast von Orben für. Wohin geide Reißer, dat man nicht mal lört. Düt dat, eins und dran, life is a party. Yolo, mega Roffel, lol, du bist ein Sorry. Wiese am Strand, wo nehmst du? Da liegt geil und wart morg wie du. Monkey no more?